Lektion 3. Im Beruf. Wann beginnt die Wochenbesprechung am Montag? Wie lange dauert sie? Wann ist Feierabend? Was machen Sie da?